Hallo, meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich war heute schon produktiv. Also erstmal der Sommer ist wieder da, die Sonne scheint. Ich habe meinen gelben Flitzer, ich nenne den 370Z immer liebevoll Hummel, weil er so einen dicken Arsch hat und so breit ist von hinten. Und ja, also ich habe die Hummel rausgeholt, war im Gym heute Morgen und habe endlich Brust nachgeholt. Also es war echt eine gute Sache, weil wie gesagt, gestern ist es nicht dazu gekommen. Hat einfach zeitlich nicht gepasst. Und ja, dann stehe ich da in der Freihantel-Ecke wieder mit den Schrägbänken, also sowas, was ich auch hier hinten stehen habe. Und ich fange immer gerne an, nachdem ich mich dann aufgewärmt habe, meine Aufwärmübungen gemacht habe, fange ich immer gerne an mit schräg Kurzhanteln. Und jetzt geht es auch wieder vom unteren Rücken. Also ich konnte auch wieder die 35 Kilo und die 32,5er rausheben. Und ja, war schön am Trainieren. Und dann steht plötzlich jemand neben mir. Und ich habe immer so Kopfhörer auf, so Bluetooth-Kopfhörer und höre Musik. Plötzlich steht jemand neben mir. Und manchmal denkt man ja, willst du was fragen? Brauchst du die Hantel noch? Brauchst du die Bank noch? Und ist ja heute mit Bluetooth und Handy, jeder hört ja die ganze Zeit Musik. Ist zwar irgendwie cool, dass man immer Musik hört, aber da leidet natürlich auch dieses Zwischenmenschliche. Das ist heute ja, ich sag mal 2020, da ist ja schon Haken dran. Das existiert ja gar nicht mehr. Also ist ja viel, viel mit dieser Kopfhörergeschichte. Aber ist auch cool, weil so kann man sich aufs Training konzentrieren. Und aber man merkt schon, also ich sehe das auch, wenn ich hier an der Straße lang fahre. Kinder, das gab es in meiner Jugend gar nicht. Also so 10-jährige Bengels, 3 Stück, gehen die Straße lang, alle so. Alle auch mit dem Blick aufs Smartphone. Also es ist wirklich dieser Wandel, der da passiert. Ich, wie gesagt, bin ja 81 geboren. Ich kenne ja noch die erste Hälfte meines Lebens bis 2000. Das war ja noch Rough Hustling, sage ich mal. Also da gab es das ja nicht. Da lief man mit 50 Pfennig in die Telefonzelle, um seine Dinge kurz zu klären. Das war irgendwie eine komplett andere Zeit. Also ich kenne quasi die Steinzeit und ich kenne diese Moderne, die wir haben mit Wischiwaschi auf dem Smartphone. Wenn man beides gesehen hat, dann ist man aber auch so ein bisschen sensibilisiert auf diese ganzen Dinge. Naja, jedenfalls steht jemand vor mir, neben mir. Schon wieder abgeschweift. Steht jemand neben mir und ich nehme so Kopfhörer ab, mache so auf Pause. Ich habe so einen Knopf, ich habe so richtige Kopfhörer, Bluetooth. Und er sagt zu mir: Sag mal, bist du Coach Magic? Ich musste so lachen. Krass. Also, er sagt, ich hab das Auto erkannt, was ich vorne geparkt habe, und ich habe dich erkannt, weil ich war mit der Hummel, wie gesagt, da, mit dem Nissan. Und ja, bin ich. So, kurz einen netten Talk gehabt. Also, ja, netter junger Mann, hat Spaß gemacht. Grüße gehen raus an dich, falls du das nachher siehst. Und wir werden uns bestimmt noch ein paar Mal wiedersehen, weil, wie gesagt, bis zum 30.09. bin ich auf jeden Fall noch in diesem Gym. Ja. Hammer, ist das erste Mal jetzt gewesen, kommt auch hier bei uns aus der Region und guckt meinen Channel. Ja, so ist das manchmal. Also hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass mich überhaupt irgendwer erkennt. Oder beziehungsweise ist überhaupt irgendwer jetzt, weil wie gesagt, ich habe 800, weiß ich nicht, 880 Abonnenten und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass jetzt irgendwer hier bei uns aus der Region jetzt, was das für ein Zufall ist, dass derjenige jetzt auf meinen Channel gekommen ist. Ja, verrückt. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist, warum ihr nicht auf den Rat einer Frau, warum ihr nicht auf den Rat einer Frau hören solltet, oder beziehungsweise warum Ratschläge einer Frau für euch mehr Schläge als Rat sind. Das hat folgenden Hintergrund. Eine Frau würde immer die Freiheit eines individuellen Mannes tauschen gegen ihre Sicherheit. Das ist ein Deal, den sie immer bereit ist zu tun. Dabei ist ihr völlig egal, was der Mann für Träume hat, was er für eine Vision hat, was er für Ziele hat. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, was er werden möchte, worauf er hinarbeitet, was er für individuelle Freiheitsansprüche an sich selbst hat, wie er sein Leben gestalten möchte. Das ist für die Frau alles egal, ab dem Zeitpunkt, wo es um ihre Sicherheit geht. Und da möchte ich euch mal ein Beispiel von mir geben. Das war 2000 und Ende 16, Anfang 17. Ich werde das nie vergessen. Dafür müsst ihr wissen, mein Immobilienmaklergeschäft ist sehr, sehr wellenartig. Also wellenförmig kommt das Geschäft zustande. Also du hast auch mal Phasen beispielsweise, da hast du zwei Immobilien akquiriert, die fließen jetzt aber nicht ab. So, du hast aber horrende Kosten, die fließen jeden Monat ab. Und auch wenn du dann noch 20.000 Euro hast, beispielsweise auf der Guthabenseite, fühlt sich das an, als wärst du morgen pleite. Und das fühlt sich nicht nur von ungefähr so an, das kommt auch ziemlich gut mit der Realität. Weil dann kommt das Finanzamt, du hast wieder eine Vorauszahlung fürs Quartal von 4.000 Euro, 4.000 Euro weg, 16.000 Euro. Immobilien-Scout kostet im Monat einen guten Tausi inklusive Mehrwertsteuer, nächster Taui weg, schon hast du nur noch 15.000 Euro. Nebenkosten, Essen, hier, da, Hund muss zum Tierarzt, zack, zack, zack, schon wieder 2.000 Euro weg. So, schon hast du nur noch 13.000 Euro. Jetzt musst du tanken, hier, das Auto geht kaputt. Also das geht in einem rasend schnellen Tempo. Ich komme noch aus einer Zeit von D-Mark. Wenn ich früher mal 100 Mark hatte, war ich wie ein kleiner König. Wenn ich heute 20.000 Euro habe, bin ich morgen pleite. Also es ist verrückt, wie sich das verschoben hat. Jedenfalls, mein Geschäft ist halt hart wellenförmig. Das bedeutet, du kannst in Durststrecken reinkommen, wo lange nichts geht, die Kosten aber weiter fließen und keiner nimmt natürlich Rücksicht auf dein Kapital. Es schmilzt. Es schmilzt wirklich wie ein großer Eiswürfel, den ich hier bei 20 Grad in die Sonne legen würde. Der ist nicht lange da. Und dann kommt natürlich irgendwann wieder, aus dem Tal kommt natürlich dann irgendwann wieder das Bergauf. Dann fließen mal 4 Immobilien ab. So, zack, hast du wieder 80.000 Euro auf dem Konto. Durchatmen, jetzt geht's wieder. So, das ist aber nicht für jeden, das muss ich wirklich sagen, das ist rough. Also das, was man da durchstehen muss an Berg und Tal, ist natürlich enorm. Also du hast auf den einen Tag, bist du on top of the world und überlegst dir, keine Ahnung, ich könnte mir jetzt auch einen Ferrari kaufen, wenn ich wollte. Macht man natürlich nicht, weil man diese Erfahrung hat und weiß, okay, das Kapital muss sorgsam gehandelt werden. Oder aber du bist zu Tode betrübt und sagst, ich weiß gar nicht mehr, wie das in 6 Wochen weitergehen soll, wenn das jetzt so weitergeht. Und dementsprechend wirkt sich das ja auch auf die Psyche aus. Das drückt ganz schön. So, dann hatte ich mal wieder so eine Tiefphase. Und dann war auch die Mutter meiner jetzt Ex-Freundin zu Besuch und hat auch von meiner Freundin davon geschwärmt, dass Bekannte von ihr, der wäre ja auch Makler und der ist bei der Postbank fest angestellt und er kriegt seine 2.800 Euro netto plus ein bisschen Provision. Also der verdient dann, wenn er verkauft, natürlich nicht so viel wie ich. Der kriegt dann natürlich einen Happen Provision, muss aber jeden Tag hin und muss sich jeden Tag den Weisungen fügen, die sein Vorgesetzter ihm für den Tag mit auf den Weg gibt. Ja, und dann hat man halt einen ganz normalen 8-Stunden-Job. Ich will aber keinen ganz normalen 8-Stunden-Job mehr. Es gibt nichts Schlimmeres mehr für mich, als jeden Tag meine Freiheit für 8 Stunden abgeben zu müssen. Das wussten die, wusste meine Ex, das wusste ihre Familie, dass das für mich das Schlimmste überhaupt ist. Aber trotzdem hat sie davon geschwärmt, wie toll es doch ist und ob ich mir das nicht nur mal überlegen sollte. Also diese ganze Selbstständigkeit, das ist ja eh viel zu nervenaufreibend, man hat ja nie Planungssicherheit. Sie möchte es eigentlich viel lieber haben, dass ich auch einen festen Job habe, dass wir Stabilität bekommen. So. Ja, ich sage, Moment mal, Leute, habe ich gesagt, ich habe ein 300.000 Euro Immobilienportfolio. Also damit meine ich, die Häuser, die ich im Bestand habe, wenn ich die verkaufe, hat das ein Potenzial, dass ich 300.000 Euro kriege. Die muss man natürlich erstmal verkaufen, ist klar, aber das Potenzial ist halt da. So, ich sage, das kommt für mich nicht in Frage, das spielt keine Rolle, sage ich. Also komme, was wolle, sage ich, dann verkaufe ich halt mein gelbes Auto, lebe ich halt davon, spielt überhaupt keine Rolle, sage ich, aber dass ich wieder in irgendeinen Job gehe, kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, ich sollte das nicht so absolut entscheiden, ich sollte mal drüber nachdenken, diese ganze Manipulation. Wenn ihr dann irgendwann auch mal Kinder haben wollt, hieß es, dann braucht ihr diese Sicherheit und diese Planungssicherheit. Also die denken in ganz anderen Dimensionen. Meine Ziele, meine Träume und mein individueller Freiheitsanspruch spielt überhaupt keine Rolle. Meine Vision, alles ist unwichtig. Die Ratschläge, die ihr von den Frauen bekommt, bauen euch grundsätzlich ein Gefängnis. Die wollen euch nicht frei sehen. Die wollen nicht hören, ihr seid der nächste Amazon-Gründer, ihr werdet zwar irgendwann mal Milliardär, aber das dauert halt 5 Jahre. 5 Jahre Unsicherheit. 5 Jahre Wagnis und Risiken für die Chancen sind Frauen nicht bereit einzugehen. Das heißt, den Rat, den sie geben, sind immer mehr Schläge als Rat. So, und jetzt kommt der Hammer. 2 Monate nach diesem Gespräch sind 3 Immobilien abgeflossen. Das heißt, ich hatte 75.000 Euro mehr auf dem Konto 2 Monate nach diesem Gespräch. So, jetzt kommt nochmal der Typ von der Postbank. Wie viel hat er nochmal in der Zeit verdient? So, also was bringt mir Ihr Rat? Gar nichts. Der treibt mich in die Sklaverei. Frauen wollen den Mann nicht in der Freiheit sehen. Frauen wollen den Mann im öffentlichen Dienst, als Beamter, verpflichtet bei der Bundeswehr für 12 Jahre, irgendwie solche Dinge, bei der Polizei oder irgendwas Unkündbares. Die wollen die Ressource Mann lieber in Dingen, die sie überblicken können. Frauen können nicht auf den Long Run denken, die können nicht weit vorausschauen, so wie ich. Die können nur bis zum nächsten Monat. Die sehen, 3.000 Euro nächsten Monat, 3.000 Euro nächsten Monat, das ist das, was sie wollen. Und dann fangen sie sogar an, dass du plötzlich deine Schwiegermutter in Spee und deine Freundin, überlegst dir nochmal. Und also da fangen die dann schon an zu manipulieren. Und deswegen die Freiheit des Mannes interessiert die überhaupt nicht. Die sind jederzeit bereit, diesen Deal zu machen. Die Freiheit des Mannes für ihre Sicherheit zu tauschen. Und das muss man sich mal bewusst machen. Und deswegen sehe ich auch in meinem Freundeskreis, keiner von diesen Männern, der jetzt geheiratet hat, keiner von diesen Männern, der sich ein Haus finanziert hat und keiner von diesen Männern, der da noch ein Kind hat, wird sich jemals wieder im Leben selbstständig machen, wird jemals wieder im Leben irgendein Risiko eingehen, auch wie ich es im Video gestern gesagt habe. Er konnte nicht mal den Job annehmen, ich werde es nochmal verlinken hier am Ende, er konnte nicht mal den Job annehmen, bei dem er 1.500 Euro mehr kriegt, weil das gar nicht seine Frau auch gar nicht zugelassen hat. Und das muss man sich wirklich mal bewusst machen. Deswegen ist es unbezahlbar, seinen eigenen Weg zu gehen. Und ich bin so dankbar, dass ich hier wirklich sitzen kann, dass ich so weit durchgekommen bin, wenn ich mich im Freundeskreis umgucke, wo die alle festgezeckt sind inzwischen. Und die kommen dann nie wieder raus. Die kommen dann nie wieder raus. Und sich da rauszuentwickeln, ist so unglaublich schwer. Ich habe das selber erfahren. Und ja, wie gesagt, ich kann jedem Mann nur empfehlen, frei zu bleiben. Weil die eigene Freiheit ist also wirklich das höchste Gut, das man haben kann. Und das schleicht sich ein. Also ob ihr dieses Beispiel kennt ihr mit Sicherheit, der Frosch, wenn ich einen Frosch nehme und der springt in heißes Wasser, dann springt er sofort wieder raus, weil das Wasser ist heiß. Wenn der Frosch aber in dem kalten Wasser sitzt und ich erhöhe alle 5 Minuten die Temperatur nur um 1 Grad, dann merkt der Frosch nicht, wie es wärmer wird. Und irgendwann kocht das Wasser und der Frosch kriegt einen Hitzschlag und ist tot. Und genau nach diesem Beispiel schleicht sich das ein in diesen Beziehungen. So, man wird Stück für Stück manipuliert, man wird Stück für Stück beeinflusst, bis man gegaslightet, bis man irgendwann selber anfängt, an seinen Überzeugungen zu zweifeln. Ich habe gemerkt, wie ich auch meine Überzeugungen langsam in Frage gestellt, drüber nachgedacht und dann wieder, halt, stopp, was passiert hier gerade? Das sind meine Überzeugungen. Ja, und dann bin ich gedanklich wieder zurückgerudert und habe gemerkt, was ihr mir erzählt, das bringt überhaupt nichts. Damit komme ich nicht weiter, damit komme ich nicht nach vorne, damit komme ich nicht raus. Das führt einfach nirgendwo hin. Und da habe ich wirklich gemerkt, also die Ratschläge, die Frauen euch geben, ihr braucht die nicht fragen, ihr braucht auf deren Rat nicht hören, hört nur auf euer eigenes Wesen, auf die innere Stimme, auf euren eigenen Verstand, weil der wird euch die richtige Antwort geben, was man zu tun hat. Und mein Verstand gibt mir grundsätzlich die richtige Antwort, was ich zu tun habe, und ich brauche überhaupt keine Stimmen mehr von anderen. Da ich sage, was ich mache, wie es gemacht wird und so weiter. Die Leute können sich da ranhängen, können mitmachen oder sie machen, was immer sie wollen. Aber ich will den Rat von anderen überhaupt nicht mehr hören. Also da bin ich wirklich, da habe ich gelernt. Vielleicht nochmal von einem individuellen Mann kann man sich nochmal eine Meinung holen. Auf jeden Fall sollte man mal drüber nachdenken. Aber auch nicht, wenn der Mann ein Bluepiller ist, wenn der in einer Beziehung steckt. Der kann gar keinen neutralen, objektiven Rat geben. Das ist gar nicht möglich. Der ist wahnsinnig manipuliert. Der denkt auch nur noch in diese manipulierte Ecke, in die man ihn gesetzt hat. Das ist sein kleiner Frame, in dem er sich befindet und nur in dem denkt er noch. Und das muss man einfach erstmal begreifen. Und deswegen habe ich auch für mich erkannt, auch gerade der Rat von Frauen, also die sind überhaupt nicht in der Lage, euch irgendeinen Rat zu geben, der euch im Leben irgendwie was bringt. Musste ich auch erstmal verstehen. Ich habe mich auch viel mit Frauen unterhalten. Was sagst du dazu? Oder was sagst du? Oder sie sagt mir was und ich bin darauf eingegangen und so weiter. Inzwischen bin ich wirklich auf dem Stand angekommen, dass ich sage, was die doch immer da erzählen. Weil ich habe halt gemerkt, die Frauen in meinem Leben, egal in welcher Altersklasse die waren, ob Freundin, Mutter von Freundin, Freundin von Freundin, egal auf was für Ideen sie kommen, um irgendeiner Situation zu begegnen, sie treffen oft die undenkbarste oder schlimmstmögliche Entscheidung, die man so überhaupt nicht treffen sollte, um mit dieser Situation umzugehen. Und wenn man das erstmal verstanden hat, ja, mein eigener Weg ist wirklich the magic way. Also da gibt es keinen Millimeter, werde ich davon abweichen für gar nichts. Solltet ihr auch nicht. Männer, ich denke, meine Message ist klar. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf eure Daumen hoch. Schreibt mir wieder was in die Kommentare. Lasst mir ein Abo da, teilt den Channel gerne mit euren Freunden, damit, wie gesagt, der ein oder andere auch an diese Information kommt. Und schön, dass ihr da seid, Männer. Wir sehen uns morgen. Tschüss.